Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Omega Tau. Heute gibt es ein Gespräch, das ich aufgenommen habe mit Professor Martina Piefke von der Universität Witten-Herdecke. Ich habe sie dort im Februar vor Ort getroffen. Sie ist Lehrstuhlinhaberin des Lehrstuhls für Neurobiologie und Genetik des Verhaltens. Und ich habe mich mit ihr über das Thema Gedächtnis unterhalten. Bevor wir gleich in das Gespräch einsteigen, möchte ich noch einen Hinweis in eigener Sache geben. Das ist ja jetzt zum ersten Mal seit langem wieder eine Folge, die ich produziert habe. Es ist ja jetzt schon seit längerer Zeit so, dass ich deutlich weniger Episoden mache als Markus. Ich habe ja immer schon ein bisschen weniger gemacht als Markus, aber das Ungleichgewicht, sage ich mal, hat sich noch vergrößert. Ich habe mir da einige Gedanken zugemacht und auch mit Markus drüber gesprochen. Ursache dafür sind einfach die privaten Veränderungen, die es bei Markus und mir gegeben hat und die einfach dazu führen, dass ich auch viel Zeit und Energie für andere Themen gerade aufwende und dadurch einfach weniger Raum bleibt für Omega Tau. Wir haben uns dann überlegt, wie wir damit umgehen möchten und haben gesagt, okay, jetzt es ist jetzt einfach so, Markus macht eben einfach deutlich mehr Episoden und das wird wohl auch erstmal so bleiben, aber wir halten, so wie es jetzt ist, daran fest und ich hoffe, dass ich dann auch irgendwann mal wieder mehr Aufwand in den Podcast stecken kann und dann auch wieder mehr Episoden produzieren kann. Ich habe erst vor ein paar Tagen Feedback bekommen von einer Hörerin, der Omega Tau gut gefällt, insbesondere die Episoden, die ich mache, einfach von den Themen her. Das hat mich sehr gefreut und das bestärkt mich natürlich auch darin, dran zu bleiben. Wenn ihr auch Feedback dazu habt, bitte einfach melden. Wie immer freuen wir uns natürlich über jede Rückmeldung. So viel dazu und jetzt geht's einfach direkt los mit dem Interview und wie immer stellt sich der Gast selber vor. Mein Name ist Martina Piefke. Ich habe hier den Lehrstuhl für Neurobiologie und Genetik des Verhaltens seit September 2012. Ich habe mit einem Kollegen jetzt zusammen das Department für Psychologie aufgebaut. Ja, und ich bin halt in der Psychologie diejenige, die fürs Gehirn zuständig ist. Und ja, der Neurobio-Lehrstuhl ist immer so ein kleiner Außenseiter eigentlich, weil die anderen sind halt mit Psychotherapie und solchen Dingen befasst. Während ich halt so mir diese biologische Seite anschaue. Mhm. Und wir sind hier an der privaten Universität Witten-Herdecke, sollten wir noch dazu sagen. Genau, ja. Das ist eine private Uni und ja eigentlich sehr schöne kleine Uni mit kleinen Studierendengruppen, was auch nochmal ganz andere Möglichkeiten der Lehre gibt. Also so einer ich komme von einer staatlichen Uni und habe halt da Vorlesungen gehalten vor 200, 300 Leuten, wo man wirklich Frontalvorlesungen machen muss, anders geht's halt gar nicht mehr. Und hier hat so eine Kohorte 35 Leute. Da sind viel, viel mehr interaktive Sachen möglich. Also man kann die Leute einbeziehen in die Vorlesungen, man kann praktische Sachen machen. Also ich bin hier eigentlich schon ganz begeistert. Ich bin hier gerne, ich bin hier gut angekommen und glaube auch, dass das hier weiter gut laufen wird. Und ein Schwerpunkt hier in Witten-Herdecke ist ja Humanmedizin. Mhm. Die Studierenden bei Ihnen, sind das Humanmedizinstudenten oder Psychologie oder was studieren die? Also das sind Psychologen. Das ist ja, also Humanmedizin hat hier angefangen. Das ist auch immer noch der größte Studiengang und auch die größte, also der größte Fachbereich der Medizin. Aber seit 2012 gibt es hier halt ein Department für Psychologie. Das ist da neu ins Leben gerufen worden und die Leute, die hier studieren, sind auch Leute, die Psychologie studieren und viele von denen wollen Psychotherapeuten werden, weil wir haben hier einen ziemlich starken klinischen Schwerpunkt. Mhm. Aber auch durchaus nicht alle. Also, und auch wie immer in jedem Jahrgang bleiben so ein paar bei Neuro hängen. Es sind immer nicht so viele, aber so ein paar sind dann doch so begeistert, die, also eigentlich immer genau die richtige Gruppe, so genauso viele, wie ich brauchen kann. Ja, ja. Okay, und jetzt heißt der Lehrstuhl Neurobiologie und Genetik des Verhaltens. Für mich hängt das irgendwie nicht direkt zusammen, diese zwei Themen. Neurobiologie und Genetik? Ja. Ja, oder Genetik des Verhaltens. Naja, also ich gehe schon davon aus, dass unser Verhalten und unser Denken, unser Fühlen irgendwelche biologischen Grundlagen hat. Und dass diese biologischen Grundlagen genetisch angelegt sind. Natürlich nicht hardwaremäßig festgelegt, es gibt Varianten und das macht, also Genetik des Verhaltens, ich mache zum Beispiel Genotypisierungen. Es gibt bestimmte Gene, die steuern den Metabolismus, also den Stoffwechsel von bestimmten Botenstoffen im Gehirn. Und diese Gene können unterschiedliche Ausprägungen haben, sogenannte Genotypen. Und diese unterschiedlichen Genotypen führen dazu, dass jemand zum Beispiel einen sehr starken Stoffwechsel hat für diesen besonderen Neurotransmitter. Das ist ein fleißiges Enzym sozusagen. Und der baut ganz viel von dem Botenstoff ab, was dafür zu führen kann, dass der halt ein niedriges Niveau hat. Und je nachdem, wie das Niveau eines bestimmten Botenstoffs im Gehirn ist, kann man zum Beispiel unterschiedliche kognitive Leistungen besonders gut können oder besonders schlecht können. Also das sind schon neurochemische Prozesse, die dafür unter anderem dafür verantwortlich sind, was wir gut können, was wir nicht so gut können, die auch solchen Sachen wie der Alzheimer'schen Erkrankung zugrunde liegen, bei Parkinson'schen Erkrankung. Also diese Botenstoffe im Gehirn sind schon eine ganz wichtige Sache und ja, das ist die Exprimation von solchen Botenstoffen wird halt genetisch gesteuert. Und warum heißt das dann nicht irgendwie Neurogenetik oder sowas? Und also was ich glaube, was mich ein bisschen irritiert an diesem Begriff ist dieses Thema Genetik des Verhaltens. Weil alles, was jetzt mit Genetik zu tun hat und dann mit Psychologie oder Gehirn, das steuert ja dann nicht nur das Verhalten, oder? Auch Emotionen und kognitive Leistungen und sowas. Ja. Aber unter Verhalten, also wenn man es ganz breit fasst, gehört zu Verhalten ja auch Emotionen dazu. Okay. Also wenn man es wirklich ein ganz breiter Verhaltensbegriff. Und was das Verhalten nochmal interessant macht, also es gibt ja mittlerweile auch epigenetische Forschung, steckt so ein bisschen in den Kinderschuhen noch, aber das ist auch eine Baustelle, an der ich dran bin, wo man also festgestellt hat, dass sich die DNA, also bestimmte Aspekte der DNA, auch durch Erfahrung verändern. Also zum Beispiel die Methylierung und die Chromatinstruktur ist veränderbar durch Erfahrung und unter Umständen dann auch wieder hardwaremäßig vererbbar auf andere Generationen. Also es ist durchaus nicht so, dass Genetik einmal was Festgeformtes ist, sondern Genetik und Erfahrung interagieren viel mehr, als wir früher gedacht haben. Okay. Und von daher ist diese Verhaltensebene schon im Zusammenhang mit Genetik für mich ein ganz, ganz spannendes Thema. Ja, ja. Okay. Auf das Thema Forschung wollen wir ja nachher noch so ein bisschen eingehen, vielleicht ganz grob so zur Einordnung. Wenn Sie hier Forschung machen, machen Sie dann sowohl psychologische Experimente als auch biologische Experimente, Untersuchungen, schneiden Sie Gehirne auf oder setzen Sie Leute vor Computer und lassen die irgendwelche Tests machen oder machen Sie beides? Ich bin da sehr flexibel, also okay. Je nachdem, was gerade Sinn macht. Also ich habe sehr viel mit funktioneller Kernspintomographie im Forschungszentrum Jülich gearbeitet, wo man halt Leute auch in gewisser Hinsicht an einen Computer setzt und bestimmte Aufgaben machen lässt. Nur dieser Computer ist dann halt eine Brille, sodass die halt die Stimuli auf der Brille sehen. Und in so einem MR-Gerät darf man sich natürlich nicht bewegen. Also die Antworten, die können dann halt nur per Knopfdruck gegeben werden. Die Hand wird dann vielleicht so festgemacht, damit die sich nicht bewegen viel, dass man nur die Finger bewegen kann. Und so kann man dann halt die Aktivität im Gehirn messen, während jemand bestimmte Aufgaben, zum Beispiel Gedächtnisaufgaben, erfüllt. Aber wenn ich genotypisiere, muss ich Blut abnehmen. Ich mache hier natürlich auch Verhaltensexperimente am Computer. Ich mache sehr viel mit Neuropsychologie, also auch klinische Neuropsychologie mit Parkinson-Patienten, mit Demenzpatienten. Also je nachdem, welche Fragestellungen ich untersuche und gut, bei Menschen ist man natürlich auch mal ein bisschen eingegrenzt, bei Tieren kann man invasiv noch mehr machen, bei Menschen darf man das aus guten Gründen halt nicht. Und Gehirne aufschneiden tue ich nur, wenn das Gehirn, das ich aufschneide, zu Lebzeiten unterschrieben hat, dass ich es aufschneiden darf. Okay, also das darf man Menschen noch nicht anfassen. Ja, klar. Das ist schon, also ich habe eine intensive Kooperation hier mit der Anatomie, mit dem Lehrstuhl für Anatomie. Und da haben auch die Studierenden Gelegenheit, halt in den Präparierkurs zu gehen, sich Einschnitte anzuschauen, sich das Rückenmark anzuschauen. das ist für die schon sehr wertvoll, weil die auch einfach mal erleben, dass Körper auch schön ist. Also es ist nicht, es wird von so einem Angehen, so halte ich das aus, ja, zu dem Feststellen, dass Körpergewebe total schön sind, ja, und dass man die ruhig anfassen kann. Die tun einem irgendwie nichts, ne? Ja, das, ja. Das ist schon eine schöne Erfahrung, glaube ich, das, mhm, auch zu ermöglichen. Und forschen Sie auch an Tieren? Ich mache derzeit keine Tierforschung. Okay. Mhm. Also es gibt eine Kooperation mit unserem Psychopharmakologen hier. Also nee, das ist Lehrstuhl für Pharmakologie und Toxikologie. Der macht Schmerzforschung an Mäusen. Mit dem mache ich schon ab und zu mal was zusammen. Also es liegt ja auch nahe, Schmerzfragestellungen am Tiermodell und am Menschmodell zu untersuchen. Aber ich mache die Tierversuche dann nicht selber. Das soll er machen und ich mache dann den Menschenpart. Mhm. Okay. Also ich habe hier kein Tierlabor. Mhm. Okay. War auch nie meine Baustelle und das muss auch nicht unbedingt sein. Mhm. Gut, jetzt haben wir uns ja für heute das Thema Gedächtnis, genau, vorgenommen. Genau. Das ist wahrscheinlich schon ein sehr weites Feld, über das man lange sprechen kann. Das ist ein riesig weites Feld, ja, auf jeden Fall. Vielleicht fangen wir mal an mit einer Definition. Was ist denn das Gedächtnis? Also, wenn man über das Langzeitgedächtnis spricht, würde ich sagen, das sind Prozesse, die langfristig Verhalten modifizieren. Mhm. Also indem ich Erfahrung mache und mir etwas merke, kann ich, wenn ich eine ähnliche Situation wiedererlebe, angemessen darauf reagieren. Ich mache vielleicht eine neue Erfahrung, habe wieder was dazu gelernt und kann dann diese Erfahrung, die ich in einer Situation gemacht habe, auf andere Situationen übertragen. Das hat hier Sinn gemacht, vielleicht geht's da auch. Wenn ich feststelle, es war Mist, habe ich wieder was gelernt. Das geht hier aber da nicht so gut. Also sozusagen durch Gedächtnis ist es möglich, Verhalten anzupassen und Situationen angemessen zu modifizieren. So würde ich es ganz, ganz weit definieren. Okay, das ist sozusagen der Zweck des Gedächtnisses. Naja, ob das der Zweck ist, also es ist das, ja, kann man so sagen, es ist das, was Gedächtnis für uns irgendwie sinnvoll macht. Genau, weil ich denke, man könnte die Frage ja auch mehr in so eine biologische oder weiß ich nicht, in so eine andere Richtung beantworten, dass man sagt, Gedächtnis ist der Teil vom Körper, wo Information abgelegt wird. Ja, so könnte man auch sagen. Also man könnte auch sagen, Gedächtnis sind Prozesse, die die synaptischen Verbindungen von Nervenzellen so modifizieren, dass halt so bestimmte Gedächtnisspuren gebahnt werden. Mhm. Also klar, passiert auch mit den Neuronen im Gehirn etwas. Also die Verbindungen ändern sich, werden stärker, werden schwächer. Es gibt bestimmte Hirnregionen, in denen Gedächtnis konsolidiert wird. Es gibt bestimmte Hirnregionen, wo eine langfristigere Speicherung stattfindet. Das kann man schon, weiß man schon eine ganze Menge drüber, also welche Hirnregionen für was zuständig sind. Das heißt, wenn ich mein Gedächtnis nutze, dann ändert sich physikalisch, biologisch, chemisch was in meinem Gehirn. Genau. Und das wiederum wirkt sich dann eben aus auf mein späteres Verhalten oder Empfinden. Genau. Und es ist ja auch so, dass jedes Mal, wenn Sie etwas abrufen, dieses, was Sie aus dem Gedächtnis abrufen haben, diese Information neu enkodiert wird. Mhm. Also die wird ja aktiviert, wenn Sie das wissen wollen, und gleichzeitig aber auch reenkodiert. Das sind immer Prozesse. Das heißt neu abgelegt im Prinzip. Ja, genau, mhm, genau. Und zwar modifiziert abgelegt mit den neuen Erfahrungen. Es war eine neue Situation, in der Sie abgerufen haben. Es sind vielleicht Facetten dazugekommen. Es ist ein anderer Kontext dabei. Also jeder Abruf beinhaltet auch immer eine Reenkodierung. Mhm. Okay. Sitzt mein Gedächtnis im Gehirn? Also das neuronale Gedächtnis, wo es jetzt halt darum geht, dass sich Verbindungen zwischen Nervenzellen verändern, sitzt vorwiegend im Gehirn. Aber man kann natürlich auch viel weiter gehen. Also Hautärzte sagen immer gerne, die Haut hat ein gutes Gedächtnis. Mhm. Und hat sie auch, also Hautpartien, die mal geschädigt waren, also ein fieser Sonnenbrand oder so, das merkt die Haut sich. Mhm. Also ich bin einmal geschädigt worden, entsprechend reagiert sie empfindlicher auf neue Sonneneinstrahlung. Es kann bestimmte Hautveränderungen vorkommen. Also es ist auch schon, dass sozusagen auf der Organebene es auch so eine Art Gedächtnis gibt, der diesen Umweg über das Gehirn gar nicht so braucht. Ja. Was ist denn mit anderen ich weiß nicht, Rückenmark, da sitzt ja auch irgendwie Information drin, mhm. oder ist das nur eine Nervenleitung? Nein, also es ist vorwiegend eine Nervenleitung, aber zum Beispiel für das motorische Gedächtnis, für motorische Routinen, also das Rückenmark ist ja unsere gesamte Skelettmuskulatur mit dem Gehirn verbunden durch bestimmte Motoneurone. Und wenn Sie so an Bewegungsroutinen denken, spielt das Rückenmark, die Verschaltung im Rückenmark natürlich auch eine wichtige Rolle. Mhm. Also es gibt ja auch dieses prozedurale Gedächtnis, was eher so das Speichern motorischer Routinen betrifft, Autofahren, Klavierspielen, Golfspielen, Fahrradfahren und solche Sachen. Das rufen wir ja gar nicht mehr bewusst ab. Also es ist jetzt nicht nur das Rückenmark, das das kann, aber über das Rückenmark ist es halt, sind bestimmte Wege gebahnt und von daher ist das schon ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, da sind Teile sozusagen ausgelagert aus dem Gehirn? Nee, ausgelagert nicht. Das will ich nicht sehen. Also ohne Gehirn geht's nicht. Ohne Gehirn geht's nicht. Ja. Nee. Ja. Aber die Verschaltung, die Bahnung, also die Ansatzpunkte im Gehirn und im Muskel, die sind schon also auf eine bestimmte Weise verschaltet. Und wenn Sie eine bestimmte Bewegung immer wieder machen, verändern sich auch diese Verschaltung übers Rückenmark. Ja, ja. Was ist denn mit dem, also Sie sagen jetzt eben Autofahren oder Klavierspielen oder so, findet, das ist dieses prozedurale Gedächtnis. Was ist denn mit dem Weg andersrum? Also es gibt ja so Ansätze, dass man sagt, habe ich jetzt irgendwie kein konkretes Beispiel, aber dass wenn jemand zum Beispiel in eine Situation gerät, wo er zum Beispiel eine bestimmte Körperhaltung einnimmt, die er schon mal eingenommen hat, während er eine bestimmte Erfahrung gemacht hat oder bestimmte Emotionen erlebt hat, dass dann diese Emotionen zum Beispiel zurückkommen, weil man diese Körperhaltung einnimmt oder diese Bewegung ausführt oder sowas. Das ist ja eigentlich so ein bisschen andersrum. Hat das auch was mit Gedächtnis zu tun? Das hat sehr viel mit Gedächtnis zu tun, aber die Frage ist dann, was ist der Auslöser für diese Körperhaltung gewesen? Also ist diese Körperhaltung vielleicht bedingt geworden durch irgendein schreckliches Erlebnis oder so? Und dann wird halt in einer nächsten Situation, wenn ich diese Körperhaltung aus irgendwelchen anderen Gründen annehme, halt eher dieser Schrecken wieder aktiviert. Ja. Also das ist dann so etwas. Ja, sowas passiert zum Beispiel häufig, wenn man ein Trauma erlebt hat, also bei traumatischen Erfahrungen, bei Kriegserfahrungen oder so. Da spielt sowas eine Rolle. Das können Körperhaltung sein, das können Geräusche sein, das können ein Gesicht sein, das einen an irgendetwas erinnert. Mhm. Das können bestimmte Gerüche sind auch irgendwie prädestiniert für sowas, also Gerüche. Mhm. Also es sind dann sozusagen Erinnerungen, die eigentlich bewusste Erinnerungen sein könnten, es aber durch diesen Schreck nicht mehr sind. Und dann wird etwas auf die unbewusste Ebene verlagert sozusagen. Mhm. Also so ein bisschen wie Angstkonditionierung funktioniert das dann. Das heißt ja irgendwie, dass dann, also so laienhaft gesprochen würde ich dann sagen, der Körper erinnert sich dann sozusagen und aktiviert dadurch wieder irgendwie was im Gehirn. Nee, das geht schon vom, also es ist schon das Gehirn, das das macht. Okay. Aber das Gehirn erinnert sich halt unbewusst an diese Körperhaltung und selbst wenn ich dann bewusst die Situation nicht erinnern kann, also sozusagen nicht alles, was übers Gehirn läuft, machen wir bewusst. Ja. Es gibt ganz viele Sachen, die erinnern wir komplett unbewusst. Mhm. Also das ist, das merkt man vielleicht auch. Also ich komme nochmal zu den Gerüchen. In dem Treppenhaus von meinen Großeltern, da war früher mal ein bestimmter Geruch. Und auf diesen Geruch, wenn ich irgendwo einen ähnlichen Geruch rieche, springe ich da sofort automatisch drauf an und als Bild kommt dieses Treppenhaus. Das läuft überhaupt nicht bewusst ab, da kann ich überhaupt nichts dran machen. Und das ist auch überhaupt nicht negativ, sondern das ist eigentlich eher eine positive Erinnerung. Ich habe die gerne besucht, das war eigentlich immer, war immer okay, aber solche Assoziationen, die sind in der Kindheit manchmal so festgebahnt, dass man das, also dass das überhaupt nicht über einen bewussten Abruf läuft. Und Sie wissen dann aber in dem Moment, ach, das ist der Geruch aus dem Treppenhaus meiner Großeltern. In diesem Fall ja, aber es gibt auch Gerüche, wo ich das nicht sofort weiß, wo es einfach nur ist, das kenne ich. Und ja, da muss genau, man erst bewusst suchen, was, woher kenne ich das? Ja. Das kommt natürlich auch vor. Oder es ist eben so, man ist in irgendeiner Situation und es wird irgendeine Reaktion, irgendeine Emotion oder so ausgelöst und man weiß gar nicht, warum. Ja. Aber das kann ja dann eben diesen indirekten Weg gehen, dass man zum Beispiel eben Geruch wahrnimmt oder ja. vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmt, aber die Nase riecht ihn halt irgendwie. Ja. Und dadurch hat man ein bestimmtes Gefühl, kann es aber überhaupt nicht zuordnen. Das kommt ganz häufig vor. Das ist ja auch in manchen Situationen, wenn man mit Menschen spricht, also wenn ich in irgendeiner Sitzung irgendjemand sagt irgendwas und ich kriege plötzlich ein ganz schlechtes Gefühl und weiß gar nicht, woher das kommt, weil das einfach ein Satz war, den ich vielleicht in einem anderen Kontext schon mal irgendwo gehört habe, der irgendwie unangenehm war, ohne dass ich mich da jetzt wirklich dran erinnere. Mhm. Das können ganz viele Sachen sein, also wirklich. Oder irgendeine Speise, die auf dem Tisch ist, die mich an irgendwas anderes erinnert, die dadurch einen anderen Kontext in den realen Kontext bringt, in dem ich jetzt gerade bin. Mhm. Also das sind so, ja, das Gehirn assoziiert manchmal Dinge und setzt Relevanzsetzungen, die wir nicht immer wirklich steuern können. Mhm, das ist eigentlich auch das Spannende. Also ich finde ja, das Gehirn ist sowieso das spannendste Organ, was man so erforschen kann. Ja, ja. Kann so ein höheres Lebewesen existieren ohne Gedächtnis? Nee, oder? Nee, also Gedächtnis haben ja sogar, also der Eric Kendall, ist ja einer der berühmtesten Gedächtnisforscher, der hat diese Langzeitpotenzierung, die bei der Gedächtnisbildung stattfindet, also diese Verstärkung von Synapsen, von Verschaltungen, die hat er an dieser Meeresschnecke Aplysia untersucht. Mhm. Das ist halt so eine fiese, fette, kleine Schnecke, die nicht sehr viele Neuronen hat und die daher sehr gut untersuchbar ist. Selbst die hat ein Gedächtnis. Also ohne Gedächtnis wüsste ich gar nicht, dass Organismen überhaupt irgendwie existieren können. Haben Pflanzen ein Gedächtnis? Pflanzen haben auch ein Gedächtnis. Nicht so eins wie wir, aber die haben natürlich auch ein Gedächtnis. Ja. Okay, okay. Also die haben jetzt kein Gehirn, aber eine Form von Gedächtnis haben die natürlich auch. Ja. Okay, dann machen wir es doch vielleicht mal ganz konkret, um diese verschiedenen Gedächtnisarten auch noch so ein bisschen genauer kennenzulernen. Jetzt hier in dieser konkreten Situation. Wir sitzen jetzt in Ihrem Büro und ich habe mich auf das Gespräch vorbereitet. Das heißt, ich erinnere mich jetzt irgendwie oder ich habe mich erinnert, dass wir heute diesen Termin haben und ich bin hierher gefahren. So, jetzt sitzen wir hier. Jetzt habe ich im Vorfeld vielleicht ein bisschen was gelesen. Ich habe in der Schule irgendwas gelernt übers Gehirn. Das bringe ich jetzt alles mit. Das ist irgendwie in meinem Kopf und das kann ich, wenn Sie jetzt bestimmte Begriffe erwähnen oder so, kann ich das abrufen. Mhm. Gleichzeitig bin ich mir bewusst, dass ich Nora Ludewig heiße, dass ich diesen Podcast betreibe. Und wenn Sie mir jetzt irgendwas erzählen, dann kann ich mich hoffentlich 20 Sekunden später daran erinnern, was Sie gerade gesagt haben und kann die nächste Frage möglichst adäquat da anschließen. Mhm. Das sind ja jetzt ganz viele Ebenen, die irgendwie gleichzeitig ablaufen. Ja, da sind eigentlich alle Gedächtnisformen betroffen. Wenn man jetzt, Sie sind hierher gefahren, wir sitzen jetzt zusammen, wir reden miteinander. Also als Sie heute Morgen losgefahren sind, haben Sie zum Beispiel auch das prospektive Gedächtnis verwendet. Prospektives Gedächtnis heißt, Sie merken sich zu einem Zeitpunkt, dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt etwas ausführen wollen. Also sozusagen, Sie planen und müssen dann auch zur richtigen Zeit abrufen, so jetzt wollte ich das und das machen und dann tue ich das. Also sind losgefahren und waren zu einem bestimmten Zeitpunkt hier, wir hatten eine Zeit verabredet, wann Sie in mein Büro kommen. All das, also Ihr prospektives Gedächtnis hat diesen Plan sozusagen erstmal korrekt ausgeführt, hierher zu kommen und sich mit mir zu treffen. Dann spielt eine wichtige Rolle das semantische Gedächtnis, also Sie haben bestimmte Fakten über das Gehirn gelernt, haben sich bestimmte Informationen beschafft, auch solche Sachen wie sie heißen, was ihr Beruf ist, ist eine Form des semantischen Gedächtnisses, aber eher so ein Faktenwissen über die eigene Auto, also hat ja so ein bisschen was Biografisches, ne? Das ist nicht das autobiografische Gedächtnis für einzelne Ereignisse, aber es gibt auch so eine Form von Faktenwissen über die eigene Person. Dazu gehören so Name, Beruf und was will ich hier und solche Sachen. Was hatten Sie noch angebracht? Dass ich mich erinnere, was Sie jetzt gerade gesagt haben, um die nächste Frage stellen zu können. Genau, wo wir hier ganz furchtbar mitarbeiten in diesem Gespräch, ist das Arbeitsgedächtnis. Das heißt, wir müssen ständig Informationen online halten und diese Informationen modifizieren und verwenden, um eine neue Frage zu stellen. Und das ist, also das Arbeitsgedächtnis ist auch einer meiner Lieblingsthemen derzeit. weil ja mittlerweile schon einigen Jahren dieses Modell des Arbeitsgedächtnisses entstanden ist, das sehr viel mehr dynamische Prozesse ermöglicht als dieser Kurzzeitspeicher, von dem man vorher so als Kurzzeitgedächtnis ausgegangen ist. Da war das ja so, also man bekommt Informationen und die ist da jetzt halt drin in diesem Kurzzeitspeicher. Das war eher statisch, sowas von behalten. Während dieses neue Modell von Bedley, das spricht ja eher davon, dass sowohl das Aufrechterhalten von Informationen möglich ist, als auch das Manipulieren von Informationen. Das heißt, ich kann Informationen umbauen, um sie für neue Zwecke zu verwenden. Und von daher ist das Arbeitsgedächtnis schon etwas sehr spannend Dynamisches. Also was auch sehr an den Bereich exekutiver Funktionen angrenzt. Also exekutive Funktionen sind ja weitestgehend Stirnhirnfunktionen, die uns ermöglichen, kognitiv flexibel zu reagieren, zu planen, Interferenz zu kontrollieren. Also das ist ja auch immer noch eine Sache, ne? Die Möglichkeit, dass wir uns über ein Thema unterhalten und nicht komplett abschweifen, weil hier viele andere Sachen sind. Also sie fragen nicht nach den Weihnachtsmännern, sondern konzentrieren sich halt auf das Gedächtnis. Also wir lassen sich ablenken, sondern wir sind fokussiert halt auf das, worüber wir uns unterhalten wollen. Kurz für unsere Hörer, hier stehen so Schoko-Weihnachtsmänner noch auf dem Tisch. Ich habe die gerade erwähnt, weil mich neulich ein Kollege darauf angesprochen hat, das wäre doch jetzt langsam mal Zeit, die Dinger wegzuräumen. Wobei diese Thematik mit der Interferenz, das ist ja auch individuell sehr, sehr verschieden. Also es gibt ja Leute, die sich sehr schnell ablenken lassen oder vielleicht nicht so genau erkennen können, was jetzt eigentlich gerade wichtig ist. Genau. Da gibt es auch bestimmte Erkrankungen, bei denen das der Fall ist. Aber auch im Bereich des Normalen ist das sehr variabel, wer sich wie ablenken lässt. Mhm. Also wenn ich arbeite, dann lenkt mich eigentlich keiner mehr irgendwie ab. Also bei mir muss man schon viel Krach machen, wenn man mich stören will. Aber es gibt auch Kollegen, für die geht das überhaupt nicht. Für die stört Kindergeschrei draußen, die stört Telefonklingeln, die stört irgendwie alles Mögliche. Das ist wirklich ganz unterschiedlich, wie interferenzstabil man ist. Mhm. Und diese Interferenz, sagten Sie, die gehört zum Kurzzeitgedächtnis wieder oder zu diesem dynamischen Gedächtnis? Das ist eher der Bereich der der exekutiven Funktionen. Ja. Also Kontrollfunktionen, also im Grunde sind Exekutivfunktionen. Und also was mache ich mit der Information, die in meinem Kopf ankommt? Genau, wie verwende ich die weiter, welchen Ziel, welchen Zweck verfolge ich damit? Solche Sachen wäre der Bereich der Exekutivfunktionen. Wie funktioniert das denn überhaupt? Also ich habe jetzt irgendein Sinnesreiz kommt bei mir an. Sie sprechen, das geht über meine Ohren. Irgendwie wird das in elektrische Impulse in meinen Nervenbahnen umgewandelt und kommt dann in meinen Kopf. Mhm. Genau. Dann gibt es halt erst so ein sensorisches Gedächtnis, irgendwie ist so die erste Ebene, Information kommt an. Und dann wird das Ganze halt eben weiterverarbeitet, je nachdem, und integriert mit anderen Informationen. Also man kann es ja leider nicht so verkürzen, es ja nicht, also wenn ich spreche, ist das ja nicht nur der akustische Reiz, der bei Ihnen ankommt, sondern der Inhalt kommt bei Ihnen an. Ihr Interesse an meiner Antwort auf Ihre Frage kommt bei Ihnen an. Und im Gehirn wird halt all das integriert, all diese Informationsflut eigentlich integriert, zu etwas sinnvoll, für Sie sinnvollem, sodass Sie Ihre weitere Frage stellen können. Also diese Relevanz setzen, also das Gehirn filtert ja ungeheuer. Also wenn Sie sich das vorstellen, jede Information, die in diesem Raum gerade ist, würde ungefiltert in unser Gehirn kommen, würden wir hier nicht in der Lage sein, miteinander zu reden, weil man dann einfach nicht mehr wüsste, wohin geht das jetzt, also was will ich mit dieser Information. Und ja, da so arbeiten halt Gedächtnis und viele andere kognitive Funktionen zusammen, um halt das, was sie sich erinnern, das, was sie hören, sozusagen so zu integrieren, dass sie sinnvoll die nächste Frage stellen können. Heißt das, es gibt Informationen, die gar nicht erst in meinem Gedächtnis ankommen? Tonnenweise. Okay, die werden schon vorher ausgefiltert. Die werden ausgefiltert. Also nicht bewusst ankommen, sagen wir mal so, nicht bewusst ankommen. Was unbewusst trotzdem ankommt, das ist nochmal eine andere Frage. Wie ist denn das, wenn ich jemanden kennenlerne und der sagt mir seinen Namen und ich vergesse ihn sofort wieder? War der Name dann jemals in meinem Gedächtnis? Ja, also der ist vermutlich sogar noch in Ihrem Gedächtnis. Das kann, muss nicht. Also entweder ist es wirklich ein Speicherdefizit, also dieser Name wurde halt nicht gespeichert. Der Grund kann entweder dafür sein, dass es sich im Grunde nicht interessiert, oder es war vielleicht der tausendste Name, der tausendste Mensch, der sich heute vorgestellt hat. Und das rattert halt nur unter der Bezeichnung Name an ihnen vorbei. Es gibt auch Leute, die haben einfach ein schlechtes Namensgedächtnis oder auch ein schlechtes verbales Gedächtnis, übergreifender. So solche Diskrepanzen gibt es manchmal. Also viele Leute sind visuell räumlich besser, die können sich etwas besser merken, wenn sie es gesehen haben, als wenn man verbal irgendeine Textinformation bekommt. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Gedächtnisarten, die unterschiedlich gut integriert werden im Gedächtnis. Und von daher kann man sich auch manchmal unterschiedlich daran erinnern. Mhm. Okay. Diese verschiedenen, also wir hatten jetzt das Langzeitgedächtnis, das ist nochmal irgendwie eingeteilt in mehr oder weniger objektive Informationen, was weiß ich, Vokabeln, die ich in der Schule gelernt habe oder so. Dann dieses autobiografische Gedächtnis, was ja auch je nachdem weit zurückreicht. Dann das Arbeitsgedächtnis. Nee, das wäre schon der Bereich, also so der Übergang. Also es war eher Bereich Kurzzeitgedächtnis. Ja, okay. Was gibt's noch für Arten? Priming wäre noch ein Langzeitgedächtnis. Also das Priming-System ermöglicht sowas wie eine erleichterte Verarbeitung von Informationen, die man zuvor schon mal irgendwie wahrgenommen hat. Mhm. Also das muss gar nicht bewusst sein. Also ich mache in meiner Vorlesung immer so ein Experiment. Da ist ein Bild auf einer Folie mit vielen Flecken, weiße, schwarze Flecken. Und diese weißen und schwarzen Flecken sind dabei in einer bestimmten Weise angeordnet. Und ich stelle dann immer die Frage, was seht ihr auf diesem Bild? Und dann gucken die eine Weile und dann kommt aber ganz kohärent ein Dalmatiner im Schnee. Mhm. Also das heißt, jeder kennt Schnee, jeder kennt einen Dalmatiner und das Gehirn ist schon in der Lage, aufgrund von Flecken auf irgendeinem Bild, das zu identifizieren. Mhm. Das wäre eine Form von Priming. Wenn auf diesem Bild irgendetwas ist, was niemand kennt, dann funktioniert das nicht. Hat das was mit der Fähigkeit zu tun, ein Bild oder Informationen zu ergänzen? Genau, genau. Da kann man auch verschiedene Steine. Also meinetwegen, man nimmt jetzt einen Dampfer, ist ja auch irgendetwas, was jeder typisiert irgendwie kennt. Und dann macht man als Priming-Experiment unterschiedliche Stadien. Also erst nur ein ganz paar Punkte, dann ein paar mehr und dann noch ein paar mehr. Und dann müssen die Probanden eine Taste drücken, wenn sie es erkannt haben. Mhm. Also kann man gucken, inwieweit, also wie viel Information braucht ein Gehirn, um bestimmtes Objekt zu erkennen. Da gibt's ja auch diese Texte, wo alle Vokale rausgestrichen sind oder alle A's und E's oder so, die man dann erstaunlich gut noch lesen kann, was ja wahrscheinlich ein Erstklässler nicht so gut könnte. Nee, da braucht man viel Erfahrung mit Texten für, genau. Aber nicht unbedingt bewusste Erfahrung. Also das mit dieser leichteren Verarbeitung funktioniert, also diese Priming-Experimente, da ist man zum Beispiel auch schneller und besser, wenn man zum Beispiel den Dampfer und den Baum und das Haus vorher mal unbewusst, also man kann das ja so ganz kurz präsentieren für 300 Millisekunden, sodass wir es bewusst gar nicht wahrnehmen. Trotzdem erleichtert das diese Priming-Aufgabe hinterher. Ah ja, okay. Also deswegen auf dem Bereich des unbewussten Gedächtnisses angesiedelt. Also deklarativ und bewusste Gedächtnisse sind ja das semantische Gedächtnis und das episodische Gedächtnis. Und Priming und prozedurales Gedächtnis sind eher auf der unbewussten Ebene angesiedelt. Prozedurales, ist das das Arbeitsgedächtnis? Nee, das gehört auch noch zum Langzeitgedächtnis. Das Autofahrgedächtnis. Ach so, okay. Und Fahrradfahrgedächtnis, wo es eher hinderlich ist. Also wenn Sie aufs Fahrrad steigen und sich bewusst machen, wie man jetzt mit diesem Fahrrad fährt und wie Sie welches Pedal wann treten, fallen Sie auf die Klappe, als wenn Sie einfach aufsteigen und überhaupt nicht drüber nachdenken. Ja. So. Ja. Also daher prozedural. Ja. Okay. Und mit dem prozeduralen Gedächtnis finde ich auch mal so das schöne Beispiel. Das ist auch, also viele Gedächtnisformen sind ja alterssensitiv, also man wird schlechter im Gedächtnis, mit dem Gedächtnis. Aber Autofahren, diese motorischen Routinen, kriegt auch ein 80-Jähriger noch relativ gut auf die Reihe. Der ist dann vielleicht in seiner Reaktionsbereitschaft nicht mehr so gut und es kann auch dadurch Unfälle geben. Aber diese reine Motorik, wie schalte ich, wie trete ich die Kupplung, das ist fast unzerstörbar. Also das kann man wirklich noch bis ins hohe Alter. Okay. Gut, gibt es noch weitere Teile des Langzeitgedächtnisses? Ja, also diskutiert wird noch ein Gedächtnis, das so ein bisschen dazwischen, was so dazwischen steht, also das perzeptuelle Gedächtnis. Das ist ein bisschen umstritten, ob man das wirklich braucht. Also das wäre so etwas wie das erleichterte Wahrnehmen von vertrauten Gegenständen. Also wenn Sie zum Beispiel einen angebissenen Apfel sehen, brauchen Sie nicht mehr groß darüber nachdenken, das ist ein Apfel, aha, und da hat wohl jemand angebissen, sondern das ist ein Bild, das kennen wir sofort, ohne dass wir es bewusst verarbeiten müssen. Also es ist so eine Schnittstelle, die ist erst zu jüngerer Zeit in dieses Modell des Langzeitgedächtnisses gekommen. Das waren zu Anfang immer nur diese vier, prozedural, priming, semantisch und episodisch. Und ja, also vor 10 Jahren kam halt dieses perzeptuelle Gedächtnis dazu. Wobei, da ist mit mir jetzt der Unterschied zu dem Priming nicht so richtig mir klar. Mir nämlich auch nicht, genau. Okay. Also ich gehöre eher zu denen, die fragen, brauchen wir das? Mhm. Aber es gibt, also es ist so ein bisschen konzipiert wie Priming, das eher so auf der bewussteren Ebene noch stattfindet. Also das, aber ich bin auch nicht überzeugt davon. Mhm. Ich finde auch, wir brauchen das nicht. Okay. Also es ist auch nicht alles, also gibt viele Theorien über Gedächtnis und wir sind uns auch alle überhaupt nicht einig. Es ist viel erforscht, aber ich meine, man wird uns ja auch nicht mehr brauchen, wenn alles klar wäre. Ne? Ja, das wird nicht passieren. Nee, das denke ich auch. Okay, das war das Langzeitgedächtnis. Mhm. Dann gibt es das Kurzzeitgedächtnis. Genau, also das Kurzzeitgedächtnis wäre jetzt vorwiegend das Arbeitsgedächtnis, wo ich vorhin schon was zu gesagt hatte. Was jetzt so konzipiert ist von Badley, das wäre jetzt das neue Modell des Arbeitsgedächtnisses, wo es so etwas wie eine phonologische Schleife gibt, die es ermöglicht, halt verbal und auditive Informationen aufzunehmen, online zu halten und auch zu manipulieren. Dann gibt es etwas, was er den visuellen Skizzenblock nennt, oder den visuell-räumlichen Skizzenblock. Das ist das Pendant zu der phonologischen Schleife, der halt ermöglicht, räumlich-visuelle Informationen aufrechtzuerhalten, zu manipulieren. Dann gibt es die zentrale Exekutive, die sozusagen das steuert, also die wertet das aus, wozu brauche ich diese Information, passt das zusammen, was kann ich damit machen, wie muss ich die Information manipulieren, um das Ziel, das ich jetzt gerade verfolge, zu erreichen. Und es gibt noch ein bisschen neuer den episodischen Puffer, der sozusagen die Schnittstelle bedeutet zwischen Langzeitgedächtnis und Arbeitsgedächtnis. Denn ein Arbeitsgedächtnis getrennt vom Langzeitgedächtnis ist ja auch schwierig vorstellbar. Mhm. Also was soll ich mit der Information, die ich online halte, wenn ich nicht Informationen abrufe, die mir sagt, was man damit machen kann. Mhm. Also sozusagen dieser episodische Puffer ist jetzt dazwischen gebaut als Zwischenstation, der halt das integriert, die Kurzzeitgedächtnisinformation und die Langzeitgedächtnisinformation. Wobei das ja in beide Richtungen gehen muss. Also es muss ja nicht nur irgendwie Informationen aus dem Langzeitgedächtnis ins Arbeitsgedächtnis kommen, damit ich das die aktuelle Erfahrung sozusagen ergänzen kann, sondern ich will ja auch Sachen aus dem Arbeitsgedächtnis irgendwann ins Langzeitgedächtnis schieben. Klar, die müssen ständig, also es ist ständig ständig reziproke Prozesse, sonst funktioniert das nicht. Ja. Diese verschiedenen Gedächtnisteile, sind die an verschiedenen Orten im Gehirn? Jein. Also man kann schon lokalisieren, aber nicht nur. Also das Gehirn arbeitet natürlich auch immer über alle Gehirnstrukturen zusammen. Also relativ gut lokalisieren kann man das, was man als Gedächtniskonsolidierung bezeichnet. Also sozusagen die Verfestigung von Gedächtnisinhalten. Dafür ist eine Hirnstruktur im Schläfenlappen wichtig, der sogenannte Hippocampus. Das ist so unsere Gedächtniskonsolidierungsstruktur. Und viel von dieser Gedächtniskonsolidierung findet vermutlich im Schlaf statt. Mhm. Also das ist sozusagen das, was wir im Schlaf arbeiten und möglicherweise auch eher im REM-Schlaf. Also das ist schon, also wir arbeiten schon im Schlaf in unserem Gedächtnis. Dann Arbeitsgedächtnis ist vorwiegend Stirnhirn. Also der Frontallappen, eng assoziiert mit den exekutiven Funktionen, also mit den ganzen Geschichten von Interferenzkontrolle und so. Naja, also die Speicherorte sind schon der Neokortex, also die Großhirnrinde, parietal viel. Das könnte man noch gut differenzieren. Emotionales Gedächtnis ist natürlich die Amygdala in Interaktion mit dem Hippocampus wichtig. Amygdala, das ist so ein alter Gehirnteil, oder? Genau, das ist sozusagen so ein Mandelkern großer Gehirnteil, der so vorne am Hippocampus dran sitzt und ein ganz wichtiger Bestandteil unseres limbischen Systems ist. Und dieses limbische System, ja, dazu gehören mehrere Gehirnregionen, also noch viele weitere außer Hippocampus und Amygdala. Es sind so Schaltkreise, die halt emotionales Gedächtnis ermöglichen. Okay, also limbisches System sind eigentlich dann Nerven, weil das ganze Gehirn besteht aus Nervenzellen, oder? Ja, also das limbische System, da gehören schon Nervenfasern dazu. Der Fornix wäre noch eine wichtige Nervenfaser, aber auch die Mamillarkörper gehören zum limbischen System. Teile des basalen Vorderhirns, also der Teil, der unter dem Balken liegt zum Beispiel. Also wenn man sich vorstellt, das Gehirn ist ja verbunden, also wir haben zwei Hälften im Gehirn und die sind verbunden durch das Corpus callosum, den sogenannten Balken. Und das Stirnhirn, das windet sich ja vorne so ein bisschen rum, also um den Balken. Und dieser Teil, also orbitofrontal nennt man das, oder basales Vorderhirn, der sich so um den Balken rumgewickelt hat vorne, das ist auch ein Teil des limbischen Systems. Okay. Der Gyrus cinguli, der sozusagen sich so über den Balken hinweg zieht, also es ist schon, sind Schaltkreise, die emotionales Gedächtnis und aber auch kognitive Aspekte von Gedächtnis ermöglichen. Mhm. Ist auch umstritten, also nicht jeder sagt dieselben Hirnstrukturen, die zum limbischen System gehören. Ist auch immer theorieabhängig, was man dazu fassen will und was man nicht dazu fassen will. Was ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig zusammenkriege, ist, ich habe so einerseits mein Bild vom Gehirn, das ist aber halt nur so dieses, wie so ein Gehirn eben aussieht, wie so ein Blumenkohl so ein bisschen. Und dann habe ich meine Vorstellung von Informationsverarbeitung und Speicherung, die aber mehr so aus dem Computer kommen. Und da hat man eben dann Bereiche im Computer, die sind für die Datenspeicherung zuständig. Dann gibt es Bereiche, die für die Verarbeitung zuständig sind. Und es gibt irgendwie Datenleitungen dazwischen. Kann man das beim Gehirn auch so eindeutig trennen, diese verschiedenen Funktionen? Ja, so wie bei einer Festplatte kann man das nicht, wie beim Computer kann man es nicht. Auch wenn die Informatiker natürlich sehr von träumen. Ne? Also in Robotern zum Beispiel, also was möglich ist, ist ja schon erstaunlich. Also gerade die Japaner, ich habe mal vor einer Weile den Asimo gesehen. Das sind ja schon wirklich so komplexe Maschinen, die Bewegungsabläufe haben. Das ist der totale Wahnsinn. Also die kommen schon ganz schön nah dran. Aber das Biologische des Gehirns und auch das, was nicht kontrollierbar ist. Also Gehirne machen ja auch Sachen, die versteht man irgendwie erstmal nicht und die können auch der Mensch, dem dieses Gehirn selber gehört, gerade nicht wirklich kontrollieren. Ja. Also dieser Teil der Unberechenbarkeit und die Komplexität, da kommen Computer bis heute nicht im Entferntesten dran und ob sie das jemals können werden, ja, ist zu bezweifeln. Okay, Komplexität ist das eine, aber so diese klare Trennung der Funktionen ist ja nochmal ein anderer Aspekt. Also kann ich, wenn ich jetzt chirurgisch die Möglichkeit habe, kann ich sagen, oh, hier haben wir jetzt eine Nervenbahn und wenn wir die durchschneiden, dann funktioniert nicht mehr der Austausch zwischen episodischem Gedächtnis und semantischem Gedächtnis. Ja, eine Nervenbahn würde dafür nicht reichen, aber sie können schon Hirnstrukturen trennen und dadurch sehr schreckliche Gedächtnisdefizite hervorrufen. Das kann man ja. Also das könnte man auch identifizieren. Das kann man sozusagen vorhersagen könnte, was passiert, wenn man jetzt diese beiden Teile trennt. Ja. Oder ich nenne mal als Beispiel die Epilepsiechirurgie. Mhm. Also es gibt ja die sogenannten Temporallappenepilepsien. Also das sind Epilepsien, wo der epileptische Herd im Schläfenlappen liegt. Und häufig betroffen ist der Hippocampus, also die Gedächtniskonsolidierungsstruktur. Wenn dieser Mensch jetzt so schlimme Anfälle hat, dass die mit Medikamenten nicht mehr zu kontrollieren sind, dann wird man überlegen, operiert man. Mhm. Also versucht man, diesen epileptischen Herd wegzuschneiden. Da muss man aber sehr vorsichtig sein, weil wenn man den Hippocampus wegschneidet, das ist wirklich eine Struktur, die macht Gedächtnis. Und wenn ich da ein Stück von abschneide, fehlt was vom Gedächtnis. Mhm. Also muss ich vorher sehr gut überlegen, erstmal mache ich das überhaupt? Und wenn ja, möchte ich rauskriegen, wo kann ich denn vielleicht was wegschneiden? Und mittlerweile gibt es ja viele chirurgische Eingriffe bei Epilepsie-Patienten, wo man Elektroden während der OP setzt und der Patient auch wach ist während der OP und bestimmte Bereiche stimuliert, um zu gucken, was macht dieser Bereich. Kann ich operieren, kann ich nicht operieren? Also solche Geschichten sind schon, also man kann schon Gedächtnis ganz gut lokalisieren. Mhm. Okay. Aber es gibt auch immer wieder unberechenbare Sachen. Also Schlaganfälle machen ja nie so schön umschrieben etwas kaputt, sondern machen irgendwo was kaputt. Und wenn man dann in der Kernspintomographie sieht, aha, da ist eine Einblutung und sieht auch, es bestimmten Gehirnregionen zugeordnet, dann hat man eine Hypothese, was der jetzt nicht mehr kann, wenn der aufwacht, die ist oft einigermaßen richtig, manchmal auch komplett daneben. Mhm, also man kann es schon ganz gut einordnen, aber so sicher wie beim Computer kann man sich nie sein. Mhm. Und ganz furchtbar sind Linkshänder. Also Rechtshänder, Rechtshänder geht ja noch, die sind lateralisiert, die haben die Sprache auf der linken Seite. Während Linkshänder, die sind irgendwie lateralisiert und bei denen ist alles anders im Gehirn. Also die sind ein bisschen anstrengend. Okay. Das heißt, das fragen Sie immer ab in Ihren Experimenten, ob jemand rechts oder links ist. Ja. Okay. Ich frage nicht nur, sondern ich teste das auch. Also es gibt so einen Fragebogen, wo man einen Händigkeitsindex daraus errechnen kann. Also es ist ja nicht so, dass wir immer reine Rechtshänder oder reine Linkshänder sind, sondern da sind unterschiedliche Fragen, mit welche Hand haben Sie oben, wenn Sie mit einem Besen fegen, mit welcher Fuß schießen Sie einen Fußball und so weiter, mit welchem Auge gucken Sie durch ein Schlüsselloch. Also wo man dann wirklich halt gucken kann, dann kriegt man bestimmte Punktwerte raus und kriegt dann halt einen sogenannten Händigkeitsindex. Ach, das ist ja interessant. Also okay. Ich glaube nicht einfach so, wenn mir jemand sagt, der ist Rechtshänder und schreibt dann, okay, R, sondern ich teste das schon, stimmt das wirklich? Ja, okay. Okay. Und dann gibt es ja immer wieder diese Geschichten, die man hört, dass jemand irgendwie einen Teil vom Gehirn eben beschädigt wurde durch einen Unfall oder so und dass dann aber andere Teile des Gehirns, die Funktionen übernehmen, die eigentlich in diesem zerstörten Teil lokalisiert werden. Ja, das ist auch wirklich eine großartige Fähigkeit unseres Gehirns. Das ist hochgradig plastisch, auch nach Schlaganfällen und nach Unfällen, also wenn wirklich eine Gehirnregion zerstört ist. Und wenn der Patient aufwacht, kann der vielleicht ganz viele Sachen gerade wirklich nicht mehr. Und dann gibt's aber schon meistens in den ersten Tagen sowas wie eine Spontanremission. Also Nervenzellen erholen sich wieder. Es gibt Gehirnregionen, die vielleicht dasselbe lernen können, was vorher die Gehirnregion gemacht hat, die jetzt zerstört ist. Und man kann diese Neuroplastizität steuern durch gezielte Reha-Maßnahmen. Also man kann das auch, also nach einem Schlaganfall ist es ganz wichtig, ganz früh Reha anzufangen, damit halt die Hirnregionen, die noch funktionieren, die Möglichkeit haben, das auch gezielt zu lernen. Es wird auch immer ein bisschen besser, wenn man jemanden ganz in Ruhe lässt. Aber die Reha so im ersten halben Jahr, die hat Rieseneffekte, wenn man das gut macht. Mhm. Okay. Also ist auch wichtig für berufliche Reintegration und solche Geschichten. Ne? Also manchmal bleiben dann von einer schweren Aphasie nur noch so Wortfindungsstörungen übrig. Das ist wirklich also die Aphasie, also die Sprachstörungstherapie, die ist schon sehr gut geworden. Okay. Wie ist es denn, wenn ich bewusst was lerne? So das klassische Vorgehen ist ja, dass man zum Beispiel irgendwie was liest. Also jetzt, wenn ich in der Schule irgendwie was gelernt habe oder im Studium oder so, dann liest man was oder bekommt irgendwas erzählt. Und lernen im Sinne von, das kann ich dann später wieder abrufen, tue ich das eigentlich durch Wiederholung. Das heißt, Wiederholung ist irgendwie, wie Sie vorhin gesagt haben, das wird reenkodiert. Also es wiederholen als Rehearsal, genau, als Rehearsal bezeichnen wir das. Und je öfter Sie eine Information abrufen und immer neu reenkodieren, desto stabiler wird das natürlich und desto größer ist die Chance dann, dass Sie das in der Prüfungssituation dann auch abrufen können. Und was passiert da physiologisch oder anatomisch? Unter Umständen diese Langzeitpotenzierung, die Eric Kendall an der Aplysia gezeigt hat. An dieser Meeresschnecke. Also es werden Synapsen verstärkt. Es finden neurochemische Prozesse an Synapsen statt, die die neurochemische Ebene auch verlassen können, indem sie morphologisch werden und halt auch wirklich neue Synapsen gebildet werden. Also es gibt eine neurochemische Verstärkung, es gibt auch eine wirklich morphologische Verstärkung, wo dann neue Synapsen gebildet werden. Okay. Und das passiert beim Lernen. Okay. Warum kann ich manche Dinge besser lernen und andere weniger? Also so dieses Klassische, was man hat, ist ja zum Beispiel, dass Dinge, die einen interessieren, kann man schneller lernen als Dinge, die einen nicht interessieren. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die halt eine bestimmte Bedeutung für sie haben. Die haben eine höhere Relevanz und das, was relevanter ist für einen, was einen mehr interessiert, wo man sich sowieso seine Aufmerksamkeit drauf hat, was einen vielleicht emotional berührt. Also Emotionen sind ein super Stabilisator von Gedächtnis. Was leider für Inhalte, die man für Prüfungen lernt, meistens nicht so gut zutrifft, ne, sondern es halt einfach auswendig lernen. Aber das macht es schwieriger. Also Sachen, die emotional sind, die man spannend findet, wo man selbst noch eine andere Motivation hat, das zu lernen, außer weil es ein Dozent gesagt hat oder so, die sind viel, viel leichter zu lernen. Aber das kann auch kippen. Also wir hatten ja zu Anfang die Traumaerinnerung. Emotionen können irgendwann auch blockieren. Mhm. Also die können auch zu einer Blockade werden, etwas abzurufen. Auch in Prüfungssituationen zum Beispiel. Also ich habe das mühselig gelernt und gestern Abend, als meine Freundin mich abgefragt hat, wusste ich die Vokabel noch. Und jetzt sitze ich in dieser blöden Prüfung und ich leide unglücklicherweise unter Prüfungsangst und ich habe alles vergessen. Ja. Ich weiß kein einziges Wort mehr. Ja. Also das wäre dann eine Form von Blockade durch Emotionen. Ja. Das ist ja interessant, weil soweit ich weiß, wird zum Beispiel in der Schule, also das wäre ja eigentlich wahrscheinlich eine Methode, wie man echt viel Potenzial nochmal heben könnte, wenn man irgendwie den Inhalt mehr mit Emotionen verknüpfen würde. Das wäre mir jetzt aber nicht bewusst, dass sowas in der Schule gemacht wird. Ja, doch, also Lernen zu etwas Erfreulichem zu machen, da wird schon viel dran gemacht. Okay. Also Unterricht interaktiv zu gestalten, das für die Kinder spannend zu machen, die praktisch mit einzubeziehen, da wird schon sehr viel gemacht. Mm. Also sogar hier an der Uni, weg von den blöden Frontalvorlesungen, Studierende mit einbeziehen. Also wir machen hier viel mit problemorientiertem Lernen. Mm. In der Biopsychologie mache ich das zum Beispiel so, wenn ich meinetwegen das Thema Motorik heute in der Vorlesung haben will, dann kriegen die vorher zum Beispiel einen Fall von einem Schlaganfallpatienten, der eine halbseitige Lähmung hat danach. Kriegen bestimmte Informationen dazu und dann müssen sie sich das erstmal selber erarbeiten. Wieso ist der rechts gelähmt nach der und der Läsion und wie sind die Verschaltungen und so? Und dann bearbeiten die das und kommen dann zu mir in die Vorlesung und diese Vorlesung ist so eine Art Sprechstunde. Die haben jetzt bestimmte Sachen rausgefunden und fragen mich dann so, hier sind wir nicht weitergekommen, da sind wir nicht weitergekommen. Und das, was die dabei lernen, ist viel, viel, viel, viel mehr, viel, viel stabiler und auch viel, viel einfacher für die Studierenden, als wenn ich 2 Stunden rede, meine Folien runterspule und dann sage, okay, tschüss, das war's für heute. Und das liegt daran, dass damit Emotionen verknüpft sind. Unter anderem, okay. Ja. Also das macht es einfach viel, viel spannender, die Sache. Die kriegen selber Interesse. Sind vielleicht auch mal, also das ist dann, sind dann auch so, also diese Fälle sind auch sehr schön geschildert, so aus dem Leben gegriffen, wie der gestürzt ist, wie seine Frau gefunden hat, was der Notarzt gemacht hat. Also das sind so Sachen, die einen im Alltag so auch involvieren können und nicht mehr ein trockener Stoff sind, den ein Dozent halt von sich gibt. Mhm. Das kann man sich schon viel, viel leichter merken. Und warum? Weil dann im Prinzip mehrere Kanäle gleichzeitig angesprochen werden. Genau. Okay. Es ist kein einfaches Auswendiglernen mehr, sondern ja, man wird in eine Situation gebracht, das gibt ein Mensch, dem geht's da schlecht, man stellt sich bestimmte Fragen, sind auch mal so kleine Rätsel drin eingebaut, so kleine Details eingebaut, wo man erstmal drauf kommen will, ja, warum jetzt ausgerechnet dieses Symptom noch am linken Auge oder so, und dann fangen die an zu suchen, ne? Und klar sind da Emotionen, Neugier, also da ist auch viel Neugier mit drin. Und wenn man sowas wecken kann, ist Lernen viel, viel leichter. Und auch Neugier zieht auch bei Kindern, ne? Also wenn man Neugier in der Schule wecken kann, lernen die viel, viel, viel leichter, als wenn man ihnen blöde Vokabeln zum Lernen gibt. Okay. Wenn ich jetzt andere Dinge in meinem Langzeitgedächtnis habe, mein erster Schultag, ist das jetzt im gleichen Bereich meines Langzeitgedächtnisses wie irgendwas, was ich zum Beispiel in der ersten Klasse gelernt habe? Das ist ja ähnlich weit weg, zeitlich. Nee, aber das sind schon 2 ganz unterschiedliche Gedächtnisformen, die zwar ähnliche Strukturen liegen dem zugrunde, aber es sind schon sehr unterschiedliche Gedächtnisformen, weil ihr erster Schultag ist ein Ereignis in seinem ganzen Kontext. Vielleicht mit ihrer großen Schultüte, das erste Mal haben sie die Klassenlehrerin gesehen, sie waren mit ihren Freundinnen zusammen, sie waren total stolz, ihre Eltern standen vor ihnen und haben 1000 tolle Fotos von den Kindern gemacht. Sie haben vielleicht hinterher zusammen was gegessen oder mit den Kindern auf dem Schulhof gespielt oder was auch immer. Das ist eine ganz, ganz andere Form des Gedächtnisses als etwas, was sie kontextfrei noch wissen und in der Schule gelernt haben. Mhm. Also ich gebe mal ein Beispiel. Sie wissen vermutlich, dass die Summenformel von Wasser H2O ist, aber die Situation, in der sie das gelernt haben, werden sie sich vermutlich nicht mehr dran erinnern. Sie wissen, die Hauptstadt von Frankreich ist Paris, aber so diese Kontexterinnerung wie der erste Schultag, genau in dieser Situation habe ich das gelernt, werden sich vermutlich auch nicht mehr daran erinnern. Also das ist gemeint mit Fakten, das weiß ich. Ja. Und während dieses episodische Gedächtnis sind halt Events. Ja. Mein Hochzeitstag, mein erster Schultag, meine erste Prüfung, mein erster Podcast, solche Sachen. Halt, ja. Das bleibt dann im Gedächtnis hängen und so eine ganz andere Form des Gedächtnisses. Okay. Jetzt gibt es ja bei beiden Formen des Gedächtnisses den Effekt, dass man Dinge verfälscht. Hm. Also ich finde das mit Erinnerungen ganz extrem, wenn man zwei Leute vom selben Ereignis erzählen hört. Da denkt man, die waren auf völlig unterschiedlichen Planeten zu dem Zeitpunkt. Ja. Oder auch von mir selber habe ich das zum Beispiel relativ häufig, wenn mich jemand fragt, so, ja, welche Farbe hatte denn dessen Auto? Manchmal bin ich hundertprozentig sicher, dass es die Farbe war, war es aber gar nicht. Mhm. Also, dass ich dann auch selber so überzeugt davon bin, dass ich mich richtig erinnere, in Wirklichkeit stimmt's aber nicht. Ja. Was passiert denn da? Ja, unser Gedächtnis rekonstruiert und zwar immer aus der Perspektive einer gegenwärtigen Situation. Und je länger ein Ereignis zurückliegt oder je emotionaler es vielleicht auch behaftet war, desto falscher kann das werden. Also unser Gedächtnis ist kein Abbild der Vergangenheit, sondern ist immer eine Interpretation von Vergangenheit, die für uns eine kohärente Gestalt haben muss. Mhm. Also das Gehirn macht auch Sachen platt, die da gerade nicht reinpassen. Mhm. Also ich hatte auch gerade vor einer Weile so ein Erlebnis. Ich habe in Bielefeld zu meiner Doktorandenzeit in einem bestimmten Haus gewohnt. Und neulich war ich halt kürzlich in dieser Gegend, wo dieses Haus war. Ich war mir sicher, wo das Haus ist, welche Farbe das Haus ist und welche Hausnummer das hat. Das war komplett falsch. Ich habe eine halbe Stunde gesucht, bis ich es gefunden hatte. Ich habe es nicht wiedererkannt. Nur an so bestimmten Konstellationen von Eingangstür und Balkon konnte ich das rekonstruieren. Ich hatte auch ein komplett klares Bild, das so komplett falsch war, dass ich mich auch ein bisschen erschrocken habe, wie falsch das sein kann. Aber das macht auch Sinn. Also zum Beispiel ein Ereignis, das sie in der Kindheit hatten, wo sie sehr viel Angst hatten, ist jetzt vielleicht ein Ereignis, wo sie sich eher drüber lustig machen, weil das hat seine Bedrohung von ihm. Sie wussten das vorher nicht. Sie wussten das früher als Kind vielleicht nicht so, dass das nicht gefährlich ist. Sie reden jetzt ganz anders drüber. Klar, jede Überarbeitung von so einem Ereignis, das Älterwerden selber, jedes Gespräch darüber, andere Erfahrungen, die gemacht hat, verfälschen die Erinnerung. Und ja, Gedächtnis ist etwas, was wir uns immer so gestalten, dass es für uns halt Sinn macht. Meine Theorie war da bisher so ein bisschen dazu, dass man, was die eigene Erinnerungen, die eigene Person betreffend, dass man die so anpasst, dass sie dem eigenen Bild von sich selbst entsprechen. Mhm. Das spielt das eine Rolle? Ganz, ganz viel. Das hat auch sehr viel mit dem eigenen Selbstkonzept zu tun. Mhm. Ich erinnere mich auch immer so, dass es zu mir passt, so wie ich mich sehen will, so wie ich mich haben will, so wie ich jetzt bin. Und fünf Jahre später bin ich vielleicht wieder anders, ich habe ein anderes Selbstbild von mir. Dann muss ich es wieder uminterpretieren. Aber das ist jetzt kein willentlicher Akt. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man das bewusst tut, sondern einfach dadurch, dass man sich selbst verändert, interpretiert man seine Vergangenheit auch anders. Man passt die an sich an, so dass es sozusagen zu der eigenen Haut passt. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind eine beruflich erfolgreiche, wissenschaftlich interessierte Frau, dann suchen Sie in Ihrer Kindheit nach Erinnerungen, die zu diesem Bild passen. Dann sagen Sie, oh, ich habe aber als Kind auch schon immer mir ganz genau die Käfer im Garten angeguckt. Damals war ich schon naturwissenschaftlich interessiert. Und dass Sie auch irgendwie gerne mit Barbies gespielt haben, das blenden Sie dann eher aus, weil das nicht zu Ihrem Bild passt. Nee, so bewusst passiert das gar nicht. Okay. So bewusst passiert das gar nicht. Also ich habe so intentional habe ich gar kein Problem damit zu sagen, ich bin jetzt Wissenschaftler und ich habe früher furchtbar gern mit Barbie-Puppen gespielt. Mhm. Das ist gar nicht das Problem. Das sind eher so implizite Sachen. Tja. Das ist irgendwie schwer, da jetzt selber ein Beispiel zu finden, weil das, wenn man das intentional macht, das gar nicht mehr so funktioniert. Also ich glaube, das sind eher sehr emotional besetzte Sachen, die dann auch wichtig sind, um ein bestimmtes Selbstbild gerade aufrechtzuerhalten. Und selbst dieses Selbstbild selber, was gerade so wichtig ist, muss mir auch gar nicht bewusst sein. Mhm. Es sind eher so emotional gefärbte Reinterpretationen von Vergangenheit, die ich irgendwie machen muss, um mein Selbstbild, so wie ich es jetzt gerade habe, aufrechtzuerhalten. Okay, das heißt, das Beispiel, das ich gerade gebracht habe, ist zu platt. Das ist läuft zu platt, viel, ja. viel subtiler ab. Ja, okay. Auf jeden Fall. Das läuft okay. viel, viel subtiler ab. Ja. Ja. Okay. Das heißt, da kommt man auch sehr, sehr schwer wahrscheinlich nur dran, oder? Mhm. Wenn jetzt jemand irgendwie in Psychotherapie ist oder so und da irgendein Problem hat, wo man eigentlich gerne was verändern würde, dann dauert das wahrscheinlich lange. Ja, braucht man viele Gespräche, man braucht viele Anregungen von seinem Psychotherapeuten und man braucht eine Menge Vertrauen. Also eine Psychotherapie mit jemandem, dem man nicht vertraut und dem man nicht mag, kann man gleich lassen. Mhm. Also man, das ist ja dann jemand, der einem auch Sachen sagen muss, die man nicht gerne hört und solche Geschichten. Also das ist schon ein sehr intensives Vertrauensverhältnis. Wenn man meint, den belügen zu müssen und dem nicht traut, ist das schwierig, so etwas zu bearbeiten. Das Problem, also eigentlich, weil ich meine, Sie haben schon diese Reinterpretation und Rekonstruktion ist schon ein Riesenproblem vor Gericht oder so, ne? Ja. Also wenn jemand wirklich ein Gewaltverbrechen begangen hat und da ist jemand ermordet worden und ich komme mir dann an mit meiner Reinterpretation, ja, der sieht das halt nicht so, das war halt irgendwie notwendig aus irgendwelchen Sachen und das war halt kein Mord, sondern der hat halt bestimmte Gründe und dann wird es schwierig, ne? Ja. Also dann gehen bestimmte Rekonstruktionen eben nicht. Und da sind auch diese Zeugenaussagen ein Problem. Ja. Ich habe 5 Zeugen und jeder erzählt was anderes. Also da wird es dann problematisch, dass unsere Gehirne so arbeiten, aber damit müssen wir halt irgendwie leben. Ich hatte ein ähnliches Beispiel in viel kleinerem Maßstab neulich beim Bäcker. Da habe ich, da sollte ich glaube ich 83 Cent bezahlen und habe 5,03 € hingegeben. Mhm. Und die Verkäuferin hat mir auf 2,03 € rausgegeben. Mhm. Und habe ich gesagt, ja, aber jetzt kriege ich noch 3 €. Nee, sie haben mir 2 € gegeben. Und das war 15 Sekunden vorher passiert. Ja. Und ich war 100%ig überzeugt, dass ich diesen 5-Euro-Schein in der Hand hatte. Bin ich bis heute. Ich habe da 5 € bezahlt. Aber wir waren dann sofort in so einer Situation, wo wir nichts machen konnten, weil das war nicht mehr überprüfbar. Sie hatte das Geld schon in die Kasse getan, nicht irgendwie auf die Seite gelegt. Ja. Und irgendwann haben sie dann aus Kulanz oder weiß ich auch nicht, weil sie keine Lust hatten, sich länger mit mir rumzustreiten, haben sie mir dann eben auf 5 € rausgegeben. Aber das war schon eben nach allerkürzester Zeit nicht mehr. Und sie war überzeugt, dass ich ihr ein 2-Euro-Stück gegeben hatte. Ja. Und das ist nicht mehr rekonstruierbar. Das ist langes Gedächtnis, sondern das ist ein minimaler Zeitraum, in dem das passiert ist. Ja. Ja, klar, das ist wirklich ganz, damit sowas müssen wir leben. Das ist so. Ja. Wann geht Lernen denn los? Beim Fötus, sobald der irgendeine Gehirnstruktur hat? Naja, kommt halt wieder darauf an, was man unter Lernen versteht, ne? Also es lernen ja auch, also auf einer nicht neuronalen, also auch Organe lernen bestimmte Funktionen. Wer? Auch Organe. Organe. Haut, alles, also Muskeln lernen bestimmte Sachen. Und viele Sachen halt über das Gehirn, über die neuronalen Verschaltungen. Klar, ein Fötus lernt mit der ersten Entwicklung von Nervenzellen. Und das Lernen, also das ist ja dann kein bewusstes Lernen. So wie wenn ich Vokabeln lerne, dann mache ich das ja in der Intention, dass sie hinterher in meinem Kopf drin sind. Mhm. Aber das heißt, da ist Lernen dann eben Erfahrungen abspeichern oder die Information, welche Reaktion es in der Umwelt gibt, wenn ich etwas Bestimmtes tue. Mhm. Also ich habe da mal so ein schönes Beispiel. Eine Freundin von mir, die war jetzt kürzlich gerade schwanger, die arbeitet im Dortmunder Zoo. Und die hat lange schwanger weitergearbeitet und hat sich den ganzen Tag bewegt und war halt irgendwie ständig am Muggel. War zwar langsam am Ende ein bisschen, aber sie hat halt immer weitergearbeitet. Das Kind war im Bauch komplett friedlich, solange sie sich bewegt und gearbeitet hat. Wenn die sich irgendwo still rum hingesetzt hat, dann hat er sie getreten und also wirklich, das war irgendwie falsch. Also sitzen und das ging nicht. Also das sind auch so Gewohnheitssachen, so Erfahrungssachen, das ist doch irgendwie richtig, dass die sich langsam bewegen. Das war, ist vermutlich auch angenehm gewesen für dieses entstehende Kind. Mhm. Und wenn die sich hingesetzt hat, war was falsch. Mhm. Also das ist so ein Beispiel von Lernprozessen, denke ich mal. Gut, und sobald ein Baby dann auf der Welt ist, lernt das ja ganz viel am Anfang durch das Feedback der Mutter. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auch viel durch Emotionen, durch Berührung, durch Mimik. Also das sind dann so die ersten Prozesse. Und so dieses bewusste Informationen abspeichern, das kommt dann später sozusagen einfach noch dazu. Tja, das ist halt nicht so einfach. Also ich habe mal so ein bisschen versucht, Säuglingsforschung zu machen. Ne? Wie kriege ich raus, ab wann ein Säugling bewusst sich Informationen aneignet? Mhm. Also eigentlich könnte ich ja sagen, natürlich sobald er geboren ist irgendwie. Aber ich kann kein Experiment. Also das ist fast unmöglich. Ich habe mal mit, glaube ich, 4 Wochen alten Kindern haben wir versucht, wann die so Kategorien bilden können, also grüner Würfel versus roter Kreis und so weiter. Und ob die rund und eckig, also wann bilden die so Kategorien? Also das ist auch nicht so einfach. Die saßen halt bei der Mutter auf dem Schoß und haben so Habituationsexperimente gemacht. Die haben auf dem Bildschirm halt rote Kreise, also verschiedene Formen gesehen. Und haben halt geguckt, wann habituiert das Kind, wann wird das langweilig, was passiert, wenn man was Neues zeigt. Und wenn man das Alte dann wieder zeigt, hat es die Kategorie, kennst das schon. Aber das sind alles nicht gut kontrollierte Experimente. Mhm. Also da steht dann halt einer daneben und beobachtet das und drückt irgendwelche Tasten, wann man meint, das Kind hat so und so reagiert. Also ich glaube sehr, sehr früh, dass sich Kinder bewusst was aneignen. Früher, also ich glaube, wir unterschätzen die, wenn wir sagen, das ist erst irgendwie, ja, muss mal eine ganze Weile entwickelt sein. Ich glaube, das fängt ganz schön früh an. Ah ja, weil ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass das viel später ist. Was weiß ich, wenn das Kind 3 ist oder so und es erlebt irgendwas und dann so eine Idee davon hat, so, ah, das will ich mir merken, weil heute Abend, wenn mein Papa wiederkommt, will ich das dem erzählen. Das ist ja so eine Intention dann dahinter. Das wäre ja schon ein prospektives Gedächtnis. Ah, okay, das ist nochmal was anderes. Also das ist eine wirklich ganz, ganz weit entwickelte Gedächtnisform, wo ich mir jetzt auch nicht sicherlich wäre, ab wann das ein Kind kann. Also da würde ich Ihnen fast zustimmen, 3 bis 4 Jahre, dass das so ist. Mhm. Aber auch, also dieses Theory of Mind, also dieses Mind Reading, da hat man ja auch immer gesagt, dass mit 3 oder 4 können die das. Aber ganz frühe Formen von Theory of Mind, nämlich das Erkennen, Mist, Mama ist gerade sauer auf mich. Das ist viel, viel früher. Mhm. Also dieses Theory of Mind ist, dass man eine Vorstellung davon hat, dass der andere auch gerade was denkt, während man mit ihm interagiert. Genau. Was ja Affen, glaube ich, zum Teil auch man bei denen nachweisen kann. Klar, auf jeden Fall. Und das ist halt auch viel Forschung, ab wann können Kinder das? Mhm. Was ist jetzt sozusagen schon Theory of Mind? Mhm. Also es gibt ja mal diese berühmte Sally Ann-Aufgabe, wo es so eine Bildergeschichte, die man den Kindern dann vorliegt. Da sind 2 Mädchen drauf und das eine Mädchen hat einen Korb und das andere Mädchen hat eine Puppe. Und das Mädchen, das den Korb hat, nee, Quatsch, das eine Mädchen hat einen Korb und die Puppe und das andere Mädchen hat eine Schachtel. Und Sally ist die mit dem Korb und der Puppe und Anne ist die mit der Schachtel. Und Sally, die legt jetzt ihre Puppe in den Korb und geht spazieren. Und während die weg ist, nimmt Anne die Puppe aus dem Korb und legt den in ihre Schachtel und geht dann auch weg. Und nach einer Weile kommt dann Sally von ihrem Spaziergang zurück und dann wird das Kind gefragt, was glaubst du, in welchem Behälter sucht Sally die Puppe? Mhm. Ein Kind, das Theory of Mind fähig, ein Kind, das Theory of Mind kann, wird sagen, sie sucht in dem Korb, weil dieses Kind verstanden hat, dass Sally nicht das weiß, was das Kind selber weiß. Ja, ja. Ein Kind, das Theory of Mind noch nicht verstanden hat, sagt, sie sucht in dem Kasten, weil das Kind nicht zwischen sich und Sally unterscheiden kann. Ja. Das ist tatsächlich so mit 3 oder 4 Jahren, aber das ist schon eine relativ hohe Form von Theory of Mind. Mhm. Diese Bildergeschichte zu verstehen und zu verstehen, dass ja diese Strichmännchenfigur nicht das wissen kann, was ich jetzt weiß. Mhm. Ich glaube, es gibt viel, viel frühere Formen von Theory of Mind, die Kinder auch sehr viel früher können. Mhm. Mhm. Aber das ist so der Klassiker, damit hat diese Forschung halt angefangen. Ja. Und das wird halt auch noch immer verwendet, dieser Test. Ja, okay. Ist auch nicht dumm, also ich finde das schon gut, das so zu überprüfen. Ja, okay. Gut, wir haben jetzt schon eine gute Stunde. Ich würde vorschlagen, vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über das Thema Erkrankungen. Mhm. Oder haben wir jetzt irgendwie was Wichtiges noch vergessen? Nö, also ich glaube, der Bereich Gedächtnis ist schon ganz gut abgegrast. Und ich glaube auch, die Erkrankungen wären jetzt so das, was vielleicht noch Sinn machen würde. Mhm. Also Amnesien gibt es ja viele, Gedächtnisstörungen. Und auch Gedächtnisstörungen, die sehr selektiv sein können. Also wenn man eine Gedächtnisstörung hat, ist das selten so, dass man gar nichts mehr weiß, sondern es sind meistens, also das episodische Gedächtnis ist schon sehr empfindlich, also eigentlich am ehesten geschädigt und auch am frühesten geschädigt oder am ehesten geschädigt bei solchen Sachen wie einer Demenz. Mhm. Und dazu noch das episodische Gedächtnis an die Vergangenheit, die noch nicht so lange her ist. Während Kindheitserinnerungen auch im späteren Stadium von einer Alzheimer'schen Erkrankung manchmal noch ganz gut erinnert werden können. Ja. Besonders, wenn sie dann emotional sind. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zur Begriffsklärung. Es gibt viele Formen von Demenz, nicht nur Alzheimer. Mhm. Ist eine Erkrankung oder eine Verminderung des Gedächtnisses immer eine Demenz? Nein, ganz sicher nicht. Okay. Also das kann auch nach einem Schlaganfall auftreten, das kann nach einem Unfall auftreten, je nachdem, was für eine Hirnregion geschädigt ist. Okay, und das würde man dann nicht als Demenz bezeichnen? Nein, also Demenz ist eine degenerative Form von Gedächtnisverlust. Genau, okay. Ist eine degenerative, langsam fortschreitende Form von Gedächtnisverlust. Mhm. Und es gibt auch Demenzformen, bei denen steht die Gedächtnisproblematik gar nicht so im Vordergrund. Okay. Sondern also zum Beispiel bei Morbus Pick, also bei der frontotemporalen Demenz, da ist das eher so, dass dieser Bereich Theory of Mind geschädigt ist. Also die sind einfach in der sozialen Interaktion gestört. Gedächtnis kommt erst ganz spät, während bei Alzheimer ist es das Kardinalsymptom. Also das fängt auch an mit den Gedächtnisdefiziten. Mhm. Also schon sehr unterschiedlich, die Ätiologien. Und auch die pathologischen Prozesse, die zugrunde liegen, sind sehr unterschiedlich. Alzheimer, sind das nicht so Eiweißablagerungen? Genau. Mhm. Vermutete man. Also das hat wohl auch was mit diesen Plaques zu tun. Aber es gab ja in den 90er Jahren diese Nonnenstudie. Ich weiß nicht, sagt Ihnen die was? Ja, habe ich schon mal gehört. Ja. In den USA, da hat man also in einem Kloster Nonnen immer wieder kognitiv untersucht, immer wieder neuropsychologisch untersucht. Das ist eine super kontrollierte Studie. Die leben alle sehr gesund, alle im gleichen Ort. Die haben immer denselben Tagesrhythmus. Ja. Die waren auch bis ins hohe Alter, die meisten noch super geistig fit und hatten auch unterschrieben, dass man ihre Gehirne untersuchen darf, wenn sie dann verstorben sind. Und bei diesen sehr betagten Damen, die noch komplett geistig fit sind, hat man halt tonnenweise von diesen vermeintlich Alzheimer verursachten Eiweißplaques im Gehirn gefunden, was viele, viele Fragezeichen aufgeworfen hat. Also was haben die wirklich damit zu tun? Und nur die reichen ja offensichtlich, um dement zu sein. Also haben alle Leute, die Alzheimer haben, diese Plaques? Mhm. Okay, also in der Richtung ist es schon so, aber nicht alle, die diese Plaques haben, haben Alzheimer. Genau. Okay. Also war schon ein Aufschrei. Das okay. Ist auch bislang immer noch nicht geklärt, was jetzt eigentlich das Problem ist. Im Moment gibt es auch viele Entzündungshypothesen, dass es bestimmte Entzündungen sind, die im Gehirn Alzheimer machen. Also da müssen viele, das ist offensichtlich ein Prozess mit vielen Facetten, den wir noch nicht wirklich verstanden haben. Bei so einer Demenz gehen da immer die Speicherbereiche kaputt im Gehirn oder kann es auch sein, dass die noch in Ordnung sind, aber die Informations-, das Abrufen oder die Verarbeitung nicht mehr funktionieren? Also die Speicherorte, sozusagen, dass der ganze Cortex betroffen ist, die ganze Großhirnrinde, das ist relativ spät. Alzheimer-Demenz fängt ja meistens halt auch am Hippocampus an, ne? Der Ort, der für die Konsolidierung und Enkodierung von Informationen wichtig ist. Also die können schlecht was Neues lernen und die können sich schlecht an Sachen erinnern, die noch nicht so gut konsolidiert sind. Das heißt also, wo habe ich gestern mein Auto geparkt und solche Geschichten. Mhm. Während die Kindheitsereignisse, die in der Großhirnrinde seit ewigen Zeiten gespeichert und gebahnt sind, die können sie eher noch abrufen. Okay, das heißt, das Reinschreiben ins Gehirn funktioniert irgendwie nicht mehr so gut. Mhm. Okay. Das Reinschreiben und das Abrufen von Sachen, die noch nicht so lange her sind, die noch nicht so stabil gespeichert sind. Also es gibt schon, man kann schon versuchen, zwischen Speicherdefiziten und Abrufdefiziten zu unterscheiden. Also ein Speicherdefizit wäre halt wirklich so, es wird nicht mehr abgelegt im Gehirn, also das Einspeichern funktioniert nicht mehr und Abruf. Defizit würde heißen, das ist zwar da, aber jemand kommt nicht dran. Ja. Okay, und wie ist es bei anderen Formen von Demenz? Also Sie meinen schon diese eine, wo man eben eher das, die Theory of Mind nicht mehr funktioniert? Ja, da ist es halt so, dass ja das Stirnhirn auch zu Anfang betroffen ist. Und das sind auch nicht diese Eiweißablagerungen wie bei der Alzheimer-Demenz, die man da im Gehirn findet, sondern heißt halt Morbus Pick, das sind diese Pick-Körperchen, das sind ja auch so kleine, sind halt auch Ablagerungen, aber andere Art. Und die fangen auch an einem anderen Punkt an. Gemeinsam haben die, dass es halt progredient ist und nicht behandelbar. Und ja, das ist halt das Schlimme an der Alzheimer'schen Erkrankung. Und dieser Prozess, wenn er einmal begonnen hat, ist er nicht aufhaltbar. Gibt es Formen von Demenz, die heilbar sind? Nee. Aber es gibt auch so Sachen wie Stilldemenz. Das, oder Schwangerschaftsdemenz oder sowas. Das wird nur ja, so bezeichnet. Das sind ja wirklich, die haben ja mit Demenz nichts zu tun. Okay. Die haben mit der wirklichen Erkrankung Demenz nichts zu tun. Das Einzige, warum man sie vielleicht trotzdem verwenden kann, also ich würde jetzt fachlich nie so einen Begriff verwenden. Ich finde es aber okay, wenn sich schwangere Frauen so darüber unterhalten, aber man macht sich auch ein bisschen lustig drüber, ne? Ja, ja. Das sind natürlich hormonale Veränderungen, die man hat während der Schwangerschaft, und diese hormonellen Veränderungen verändern auch was im Gehirn. Was dazu führen kann, dass man bestimmte Sachen vielleicht gerade nicht auf die Reihe kriegt. Ja. Das ist aber zum Beispiel bei Depressiven ja auch so, dass die sich zum Teil Dinge einfach schlechter merken können. Ja, genau. Das hat viel mit der Motivation aber auch zu tun. Okay. Also jemand, der keinen Bock hat, sowieso alles scheiße findet, hat es natürlich auch schwerer, Sachen zu lernen. Ja. Als jemand, der Sachen spannend findet und fröhlich durchs Leben geht. Ja, ja. Also bei Depressiven ist das ganz, ganz schwierig. Also wenn man sich da mal anguckt, was können die eigentlich nicht so gut? Also in neuropsychologischen Tests, also in unseren Standardtestverfahren, findet man häufig nicht so richtig was. Also nichts, was jetzt eklatant schlechter ist als bei jemandem, der nicht depressiv ist. Trotzdem sagen die im Alltag, ich krieg nichts auf die Reihe, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann mich daran nicht erinnern. Also offensichtlich haben die dieses Problem mit dieser komplexen Alltagssituation. Und das Problem, das sie damit haben, ist in so einem Labor oft nicht abbildbar. Mhm. Manchmal findet man so ein bisschen Langzeitgedächtnisprobleme, aber jetzt nicht so, dass die das erklären könnten, was diese Patienten subjektiv aus dem Alltag schildern. Mhm. Das ist auch sowieso meine Diskrepanz. Ne? Also ich glaube, in meinem Labor kann ich Hirnfunktionen messen, die irgendwie alltagsrelevant sind. In meinem isolierten Labor mit meinem komischen Test, und ich kann darauf Schlussfolgerungen ziehen. Das ist auch alles ein bisschen fragwürdig. Ja. Ne? Also man kann das teilweise, aber man muss es halt auch immer wieder ein bisschen in Frage stellen. Was messe ich eigentlich? Ja. Und ist das alltagsrelevant, was ich da gerade messe? Gut, das ist ja die gleiche Sache wie zum Beispiel bei Intelligenztests. Genau, da ist es sehr ähnlich gelagert. Das stimmt. Okay. Was ist denn mit anderen, wie nennt man das, neuronalen Erkrankungen, also zum Beispiel Parkinson? Also bei Morbus Parkinson, das ist eine ganz interessante Baustelle. Also über Morbus Parkinson habe ich gerade ein großes Forschungsprojekt gestartet. Und zwar möchte ich Langzeitstudien machen über Verläufe von Morbus Parkinson. Und nicht so auf die Motorik gucken. Das machen die Neurologen ja sowieso. Also das ist ja kein Problem. Jeder weiß, Tremor und so weiter. Was sich niemand so richtig anguckt, sind die kognitiven Ausfälle, die Parkinson-Patienten haben. Und zwar kognitive Ausfälle, die nicht durch die Medikation bedingt sind. Und die auch nicht so unbedingt gleich durch diesen Dopaminmangel zu erklären sind. Also ich glaube, dass es ganz früh in der Parkinson'schen Erkrankung schon solche neuropsychologischen Defizite gibt. Und diese motorischen Sachen erst später hinzukommen. Und ich will mir jetzt halt angucken, wie verläuft das. Also möglichst in ganz frühen Stadien Patienten einschließen in die Studie und dann halbjährlich immer wieder untersuchen. Und natürlich auch angucken, was passiert bei einer Erhöhung von Medikamenten, was passiert beim Medikamentenwechsel, was passiert in der Versorgungssituation, wie wirkt sich das wiederum auf die kognitiven Funktionen aus. Also die berichten ganz viel Störungen von Planungsfähigkeit, von Gedächtnisfunktionen. Die Erkrankten selber. Von Konzentrationsstörungen. Aber die Ärzte interessiert das meist nicht so richtig, weil die gucken halt auf, das ist ja auch wichtig, also die Motorik ist natürlich ein Symptom, das ganz wichtig zu behandeln ist, aber das kann man halt auch leichter messen, ja, oder sehen. Ja, kann man leichter messen, genau, das stimmt. Also das ist so ein Projekt, was ich gerade verfolge, wo auch Masterarbeiten zugeplant sind. Und wo auch viel Interesse ist. Also es sind Kooperationen mit Selbsthilfegruppen, die es viele gibt in Deutschland. Also die Deutsche Parkinson-Vereinigung hat in allen größeren Städten Selbsthilfegruppen und die Leiter von diesen Selbsthilfegruppen sind engagierte Menschen. Also ich bin beeindruckt und ich bin auch beeindruckt, was Parkinson-Patienten für Medikamentenexperten sind. Also die kennen jeden neuen Dopamin-Agonisten und Antagonisten und also das ist Wahnsinn. Ja. Ja. Die sind echt Experten über ihre Erkrankung. Ja. Okay. Mir fällt jetzt gerade noch was ganz anderes ein. Geistig Behinderte, die haben ja wahrscheinlich auch Gedächtnisprobleme. Ja, die haben auch viel Gedächtnisprobleme, ja. Das ist wahrscheinlich ein nicht so gut erforschtes Gebiet, oder? Naja, das ist ein Gebiet, wo man, also wenn jemand wirklich geistig behindert ist, ist das ja meistens ein genetischer Defekt. Das ist irgendwie, oder ist es während der Geburt entstanden oder jemand hat einen schweren Unfall oder so. Das sind ja meistens ganz schwere Defizite, die weit über Gedächtnis hinausgehen. Und was man da macht, ist eigentlich dann zu gucken, wie kann man denen helfen im Alltag, sich an bestimmte Sachen zu erinnern und so weiter. Und macht man viel mit Bildern, mit visuellen Karten und so weiter. Das hat ja auch oft was mit einem oder stehen geblieben sein auf einem bestimmten Entwicklungsstand. Dann muss ich auch irgendwie meine Art von Therapie und Gedächtnisanforderungen diesem Entwicklungsstand irgendwie anpassen. Also das geht weit über Gedächtnisdiagnostik hinaus. Okay, Da ist Gedächtnis vielleicht ein Teil, aber nicht der irrelevanteste. Da haben Sie schon recht, weil ohne Gedächtnis können wir ja irgendwie nicht. Ne? Das brauchen wir schon. Aber dann halt die Umgebung so anzupassen, dass dieser Behinderte mit seinem Gedächtnis etwas mit seiner Welt anfangen kann. Das ist dann so die Herausforderung an die Therapeuten eigentlich. Das heißt, da wird man ja langfristig auch von der ganzen Gedächtnisforschung dann profitieren, oder? Auch wenn das vielleicht jetzt nicht so die erste Baustelle ist, die man angehen würde mit den Erkenntnissen. Auf jeden Fall. Also ganz wichtig ist die Gedächtnisdiagnostik. Ne? Also möglichst spezifizieren, was kann der noch? Also wie kriege ich heraus, wo sind die starken Seiten? So was müsste ich bei geistig Behinderten rauskriegen und darauf aufbauen sozusagen. Und wenn jemand vielleicht in einem bestimmten Bereich des Gedächtnisses noch gut ist, dann ja, dann muss man es halt gucken, darauf gucken, das weißt, das trainieren wir jetzt, das stärken wir jetzt. Ja. Genau. Ja. Okay, ich springe gerade ein bisschen hin und her, jetzt fällt mir noch mal eine Frage ein zu diesem Demenzthema, wenn jetzt jemand zum Beispiel sich eben nicht so weit zurückliegende Ereignisse nicht mehr so gut merken kann. Das wiederum müsste doch auch einen ziemlichen Einfluss dann haben auf dessen eigenes Selbstbild, oder? Also wenn Gedächtnis so wichtig ist oder Erinnerung so wichtig ist für unser eigenes Konzept von uns selber und da ist was gestört, dann kriegen wir auch ein anderes Konzept von uns selber. Ja, und das wollen viele Demenzpatienten häufig auch gar nicht wahrhaben. Also es ist ja nicht selten, dass die irgendwelche Sachen nicht wiederfinden und die Schuld dem Ehepartner geben. Du hast das versteckt, darum finde ich das nicht. Also es wird viel die Schuld abgewiesen. Das liegt nicht an mir, sondern das liegt an den anderen. Und ja, irgendwann muss man es dann halt einsehen, aber das ist schon ein brutaler Einschnitt. Das ist schon ein richtig schlimmer Einschnitt. Also das Demenzerkrankung, gerade so in den Anfangsstadien merkt man das ja auch noch wirklich selber. Ja. Während so in späteren Stadien bin ich mir unsicher. Also wenn ich so in Altenheimen das sehe, die finden halt auch ihre Zimmer nicht mehr, aber es finden halt alle ihre Zimmer nicht und dann ist es irgendwann auch nicht mehr so schlimm. Also so wirkt es jedenfalls. Ja, ne? Ja, wie ja. schlimm das dann wirklich noch für die Patienten ist, weiß ich nicht. Ja. Aber also Freude machen kann, dem kann man denen mit Musik, mit Kindern, also auch mit allem, was emotional ist. Also da muss man auch gucken, was stimuliert diese Patienten. Ja, ja. Möglichst nicht frustrieren, sondern halt sie auf Ebenen bringen, wo sie noch Freude empfinden können. Ja. Das ist eigentlich die Ebene, die man da wählt. Und das kann auch gemeinsames Erinnern sein an die Kindheit zum Beispiel, wenn sie sich da noch dran erinnern können. Und halt weniger das, du hast schon wieder dein Zimmer nicht gefunden, das Essen hast du auch nicht gefunden. Ja, die Zeit zum Schlafen gehen hast du auch wieder vergessen. Solche Sachen, die muss man halt eher so wegorganisieren und lieber halt sich auf die Sachen fokussieren, an denen die Menschen noch Freude haben. Okay. Keine einfache Aufgabe, also ja. Demenztherapie ist ein harter Job. Ja. Okay, da wird mir jetzt aber zum Ende des Gesprächs hin nochmal richtig klar, wie eng das eben zusammenhängt, so Gedächtnis mit eben den anderen Funktionen des Gehirns. Auf jeden Fall, so. Ja. Auf jeden Fall. Okay, ich hätte jetzt noch eine Frage, das ging ja jetzt aber weg von den Erkrankungen. Mhm. Haben wir da noch irgendwas Wichtiges vergessen? Also ich habe eigentlich jetzt nichts, was ich, nö. Okay, wir hatten vorhin schon mal, oder Sie hatten vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, das Thema Schlaf. Mhm. Mich würde nochmal das Thema Träume interessieren. Mhm. Wie hängen Gedächtnis und Traum zusammen? Ja, also das ist auch alles viel diskutiert. Also es gibt die Theorie, dass wir träumen vor allen Dingen im REM-Schlaf und dass während des REM-Schlafs auch diese Gedächtniskonsolidierung stattfindet. Während solche Traumbilder, also das Interessante bei dem REM-Schlaf ist, dass es eigentlich so elektrophysiologisch im EEG sehr dem Wachzustand ähnelt. Unser Muskeltonus ist aber platt, mhm, und wir haben kein Bewusstsein. Und es könnte ja sein, dass halt bestimmte Hirnregionen trotzdem arbeiten und irgendwelche Informationen auch produzieren. Und der Cortex ist aber nicht kontrolliert. Und der Cortex versucht halt irgendwie Sinn daraus zu machen. Mhm. Sozusagen so würden auch sprunghafte Traumbilder entstehen können. Man hat immer so ein Fetzen und dann bricht das wieder ein und jetzt kommt eine falsche Person mit in einen anderen Kontext rein. Also es ist sowas wie ein, ja, das Gehirn arbeitet, aber nicht kontrolliert, und diese Traumbilder sind vielleicht irgendetwas, was wir, ja, wo der Cortex daraus versucht, Sinn zu machen. Und das könnte ja auch ein Teil dieser Gedächtniskonsolidierung im Grunde sein. Also es sind ja vielfältig Sachen, ja, wenn uns etwas am vergangenen Tag irgendwie besonders stark strapaziert hat oder so, dann erinnern wir uns im Traum daran, und das, was wir dann am Ende beim Aufwachen nur so bewusst davon wahrnehmen, macht irgendwie keinen Sinn, weil da viele andere Sachen mit eingeflossen sind. Ja. Aber das könnte ja auch ein Versuch des Gehirns sein, Assoziationen herzustellen, ne? Ja. Auch wenn die jetzt beim bewussten Erwachen keinen Sinn machen. Ja. Ist aber komisch, dass man sich an Träume erinnert, oder? Weil was haben wir denn davon? Naja, ist ja auch eher, also ich glaube, an die meisten Träume erinnert man sich nicht. Ja. Das sind ja nur die paar, die man geträumt hat, als man gerade aufgewacht, ja, ist. Also, aber das ist doch irgendwie so ein bisschen so eine Fehlfunktion, oder? Also das hätte doch die Natur auch so einrichten können, dass man einfach sich an Träume überhaupt nicht erinnert. Und dann wüssten wir überhaupt nicht, dass wir träumen. Dann wüssten wir nicht, dass wir träumen, ja, genau, ja. Naja, aber so richtig, also, der evolutionsbiologische Sinn erschließt sich mir da jetzt nicht so. Naja, ich kann daraus schließen, also wenn ich meinetwegen aus dem Angsttraum erwache oder so, dass ich vielleicht gestern etwas erlebt habe, was mich echt richtig belastet hat, aber was mir gar nicht so bewusst geworden ist. Mhm. Wenn ich immer wieder denselben Misstraum habe und es mir vielleicht sonst noch irgendwie schlecht geht, kann ich vielleicht irgendwie Schlussfolgerungen daraus ziehen, dass ich irgendwo eine Situation hatte, mit der ich nicht klargekommen bin. Also so ein bisschen in Richtung Traumdeutung und so, ne? Also nicht Traumdeutung, so wie Freud sie verstanden hat, aber so ein bisschen als ein Anhaltspunkt, wo geht es mir vielleicht gerade nicht so gut mit oder so. Das wäre so die einzige Idee. Mhm. Auch wenn die evolutionsbiologisch jetzt nicht so hundertprozentig überzeugend ist, da würde ich Ihnen recht geben. Mhm. Aber das ist auch wirklich noch vieles ungeklärt, was Schlaf mit Gedächtnis zu tun hat. Aber was ja, glaube ich, erwiesen ist, ist, dass wenn Leute irgendwie zu wenig Schlaf kriegen oder so, dass das Gedächtnis schlechter wird, oder? Also irgendein Zusammenhang scheint es zu geben. Ja, aber da wird ja nicht nur das Gedächtnis schlechter, sondern alles schlechter. Also wenn man zu wenig schläft, ist das für den gesamten Organismus einfach ganz schrecklich. Mhm. Unter anderem für das Gedächtnis. Mhm. Aber man kann halt im Schlaflabor viele Experimente machen, wann man etwas lernen muss, damit man es am nächsten Morgen besonders gut noch weiß. Also was weiß ich, vor dem Schlafen gehen oder wenn man mitten in der Nacht aufgeweckt wird und das dann lernen muss und dann weiterschläft. Also das kann man ja irgendwie pfiffige Sachen machen. Mhm. Ne? Mhm. So ein Schlaflabor wird sowas natürlich auch gemacht. Mhm. Um dem so ein bisschen nahe zu kommen. Man kann nebenbei EEGs ableiten und irgendwelche Spielereien machen. Mhm. Aber letztlich so richtig ist man dem noch nicht auf die Spur gekommen. Mhm. Aber Schlaf und Gedächtnis haben schon auch eine Menge miteinander zu tun, offensichtlich. Okay. Gut. Das war ein ziemlicher Rundumschlag. Ja, auf jeden Fall. Sie haben sich auch ein breites Thema ausgesucht. Ja. Dann